Der Zwang war die Ursache, warum ich jahrelang nur vom Frieden redete. Es war nunmehr notwendig, das deutsche Volk psychologisch allein umzustellen. Wenn man das in nicht im Guten abstellen kann, dann muss man die Gewalt abstellen. So kann es aber auch keinen Fall sein.